goldene Uhre, die teuerste der Stadt. Es verfolgt die feuchten Träume seit ihrer ersten Nacht. Er schenkt ihr Blumen, Schafo, Kleider und Pralinen, denn er weiß, die Liebe einer Uhre muss man sich verdienen. Für sie ist es nur ein Auftrag, für ihn ein Rendezvous. Und jedes Maus neue Stürmes, ihm die Kehle zu. Und dabei ist ihm die Zigaretten anzuziehen, denn er weiß, die Liebe einer Uhr muss man sich verdienen. Zu Hause in der Platte, da hockt Frau und Kind. Vollkommen ahnungslos und seine teure Mobby sind. Das Konto ist überzogen, der Anzug ist geliehen. Denn der weiß, die Liebe einer Uhre muss man sich verdienen. Es kam die Nacht der Nächte, man fiel mit dem Bild und Leben. Er saß und schweißt im Bad auf dem Schenkel, schmeißt das Hebel. Deswegen hielt ihr um ihre Hand, denn nach ist unser Kerzenschein. Da fing ein Engel an zu lächeln und sagte nein. Ich ein Kick für meine Ohren. Trommelfremd ins Ohr wird. Das hab ich mir verdient. Denn ich bin verliebt. Denn ich verblieb mich mit deinem Hand. Und muss ich den Gewalt verschaffen. Um in ein paar Tagen nochmal zu dir zu fahren. Das wieder auszugraben und dich zu besagen. Lauschiges Buschbrennen. Im Wald der Nord am Jungfernkrill. Die Keule aus lauschiges Buschbrennen. Doch auf der schönste Traum geht einmal vorbei. Der Fürster wie mein Mann gewinnt. Und rief die Polizei. Es kommt ja für eine Weile hinter schwedischen Gardinen. Und bekommt von den Afghanen blasse Blumen und Pralinen. Fick die Gisela.